so Tode gefallen, Tode gefallen, an einer grünen Weide, Kuckuck ist tot, Kuckuck ist tot, hat sich zu Tod gefallen. Springt, ist allzeit froh, wenn andere Vögel schwärmen.